11. Bewegungsapparat und Nerven. Die Haltung. Sprechen wir von der Haltung eines Menschen, so ist aus der Formulierung allein nicht ersichtlich, ob wir dessen Körperhaltung oder dessen innere Haltung meinen. Trotzdem führt diese sprachliche Zweideutigkeit nicht zu Missverständnissen, denn die äußere Haltung entspricht der inneren Haltung. Im Außen spiegelt sich lediglich das Innen. So sprechen wir beispielsweise von einem aufrichtigen Menschen, meistens ohne uns dabei bewusst zu werden, dass mit dem Wort Aufrichtigkeit ein körperlicher Akt beschrieben wird, der in der Geschichte der Menschheit von entscheidender Bedeutung war. Ein Tier kann nicht aufrichtig sein, denn es hat sich noch nicht aufgerichtet. Doch der Mensch hat in grauer Vorzeit einmal diesen gewaltigen Schritt getan, dass er sich aufrichtete und damit seinen Blick dem Oben, dem Himmel zuwandte und die Chance bekam, Gott zu werden. Doch gleichzeitig auch die Gefahr der Hybris heraufbeschwor, sich selbst für Gott zu halten. Gefahr und Chance des Sich-Aufrichtens zeigt sich auch auf der körperlichen Ebene. Die Weichteile des Körpers, die beim vierbeinigen Tier durch dessen Haltung gut geschützt sind, sind beim aufrechten Menschen schutzlos. Diese Schutzlosigkeit und höhere Verletzbarkeit bringt jedoch polar dazu eine größere Offenheit und Empfänglichkeit mit sich. Es ist speziell die Wirbelsäule, welche unsere aufrechte Haltung ermöglicht. Sie macht den Menschen geradlinig und beweglich, gibt ihm Halt und Flexibilität. Sie hat die Form eines Doppel-S und arbeitet nach dem Stoßdämpferprinzip. Durch die Polarität von festen Wirbeln und weichen Bandscheiben ermöglicht sie Beweglichkeit und Flexibilität. Wir sagten, dass innere und äußere Haltung sich entsprechen und dass diese Analogie in vielen Redewendungen zum Ausdruck kommt. Da gibt es aufrichtige und geradlinige Menschen und auch solche, die gerne buckeln. Wir kennen steife sowie hartnäckige Leute und solche, die gerne kriechen. Manch einem fehlt nicht nur Haltung, sondern auch Halt. Man kann aber auch versuchen, die äußere Haltung künstlich zu beeinflussen und zu ändern, um eine innere Haltung vorzutäuschen. So schreien die Eltern ihr Kind an: Stell dich gerade hin! Kannst du nicht endlich gerade sitzen? So nimmt das Spiel der Unehrlichkeit seinen Lauf. Etwas später ist es das Militär, das von seinen Soldaten verlangt, Haltung annehmen. Hier wird die Situation grotesk. Der Soldat soll äußerlich Haltung zeigen, obwohl er innerlich keine haben darf. Das Militär drillt seit eh und je mit viel Aufwand die äußere Haltung, obwohl sie, strategisch gesehen, schlicht idiotisch ist. Weder Stechschritt noch Strammstehen bewähren sich im Schlachtengetümmel. Man braucht die Dressur der äußeren Haltung lediglich, um die natürliche Korrespondenz zwischen der inneren und der äußeren Haltung zu durchbrechen. Die innere Haltlosigkeit der Soldaten bricht dann auch jäh in der Freizeit durch, nach einem Sieg und ähnlichen Anlässen. Partisanenkämpfer haben keine äußere Haltung, da sie eine innere Identifikation mit ihrem Tun besitzen. Die Effektivität nimmt mit der inneren Haltung deutlich zu und bei einer künstlichen äußeren Haltung ab. Man vergleiche die starre Haltung eines Soldaten, der mit durchgedrückten Gelenken dasteht, mit einem Cowboy, der seine Bewegungsmöglichkeit niemals durch durchgedrückte Gelenke blockieren würde. Diese offene Haltung, bei der man in der eigenen Mitte steht, finden wir im Tai Chi wieder. Eine Haltung, die nicht dem inneren Wesen eines Menschen entspricht, erkennen wir sofort als unnatürlich. Doch in seiner natürlichen Haltung erkennen wir auch den Menschen. Zwingt die Krankheit den Menschen zu einer bestimmten Haltung, die er freiwillig nicht einnehmen würde, so zeigt uns diese Haltung eine nicht gelebte innere Haltung, zeigt uns, wogegen der Mensch aufbegehrt. Wir müssen bei der Betrachtung eines Menschen unterscheiden, ob er sich mit seiner äußeren Haltung identifiziert oder eine Haltung gegen seinen Willen einnehmen muss. Im ersten Fall spiegelt seine Haltung seine bewusste Identifikation. Im zweiten Fall manifestiert sich in der krankhaft veränderten Haltung ein Schattenbereich, den er freiwillig nicht haben möchte. So zeigt ein Mensch, der sehr gerade und aufrecht, mit erhobenem Kopf durch die Welt schreitet, eine gewisse Unnahbarkeit, Stolz, Erhabenheit und Aufrichtigkeit. Ein solcher Mensch wird sich aber auch mit all diesen Eigenschaften sehr wohl identifizieren können. Er würde sie nicht leugnen. Anders verhält es sich zum Beispiel beim Morbus Bechterew mit der typischen Bambusstangenform der Wirbelsäule. Hier somatisiert sich ein nicht bewusst gelebter Ego-Anspruch und eine vom Patienten nicht gesehene Unbeugsamkeit. Beim Morbus Bechterew verkalkt mit der Zeit die Wirbelsäule als Ganzes. Der Rücken wird steif und der Kopf nach vorn geschoben, da die S-förmige Krümmung der Wirbelsäule aufgehoben oder ins Gegenteil verkehrt wird. Der Patient wird ganz konkret mit der Nase darauf gestoßen, wie steif, unnachgiebig und unbeugsam er in Wirklichkeit ist. Ganz ähnlich ist die Problematik, die sich im Rundrücken oder Buckel ausdrückt. Im Buckel manifestiert sich nicht gelebte Demut.